ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge jetzt nach der Sommerpause. Starten wir gleich wieder mit einer OAADSE-Folge, der Folge 52, also ganz genauso wie wir aufgehört haben vor der Sommerpause. Es geht um ein Thema, was mich gerade in der letzten Woche ein wenig beschäftigt hat, nämlich das Thema Apps und Abos. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Abos für irgendwelche, ja, das glaube ich jetzt von Bits und so, Schlumpfbeeren oder sonst etwas, also diese Art von In-App-Käufen, sondern dass man halt im Prinzip die App nur nutzen kann, wenn man ein teures Abo abschließt, so wie man das also kennt von den ganzen Adobe-Dingern oder Office 365 von Microsoft etc. pp. Ihr wisst also, worüber ich reden möchte. Warum ich darauf gekommen bin, aus zwei Gründen. Meine Lieblings-Schreib-App tatsächlich, nicht nur für Blogartikel, sondern auch teilweise für meine Manuskripte oder für Bücher oder sonst was, wechselt auf ein Abo-Modell. Das ist der eine Grund. Die Rede ist von Ulysses übrigens. Und der andere Grund ist, das ehemalige Cloud Magic E-Mail, was ja jetzt Newton Mail heißt, da läuft das, weil ich Cloud Magic damals, glaube ich, gekauft hatte, hatte ich auf jeden Fall irgendwie noch ein Jahr gratis Abo dazu bekommen, weil die sind ja auch damals auf Abo-Dienst gewechselt. Und das wäre jetzt fertig. Das läuft irgendwie in 3 Tagen, glaube ich, aus. Unter iOS nutze ich das nicht, aber unter Android war das tatsächlich eigentlich der Mail-Client meiner Wahl. Und ja, das sind die zwei Gründe, warum ich darauf gekommen bin. Weil ich mit Ulysses angefangen habe. Nein, Newton Mail handel ich kürzer ab. Newton Mail gibt's ja inzwischen auch für Windows, gibt's für iOS, für Android und für den Mac. Es gibt eine 14-tägige kostenlose Testphase und danach kostet das im Jahr 49,99, also runden wir einfach auf 50 Euro im Jahr. 50 Euro im Jahr für einen Mail-Client. Der bietet natürlich auch viel derzeit irgendwie Infos vom Absender an und synchronisiert sich ziemlich perfekt über die ganzen Plattformen und ihr habt diese Signaturen habt ihr dann gleich überall, wo ihr das neu einrichtet. Ihr ladet, habt die App einfach noch runtergeladen, euer Newton Mail oder Cloud Magic Mail Konto, E-Mail und Passwort eingegeben und schon war im Prinzip alles da, wie auf dem alten Gerät oder wie auf dem anderen Gerät. Das macht es auch ziemlich, macht es wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Aber 50 Euro im Jahr. Kommen wir zu Ulysses. Ulysses hat ansonsten gekostet. Gab's für den Mac und für iOS im Endeffekt, glaube ich, kann man bei irgendwas, wenn man beides gekauft hat, für 72 Euro, 73 Euro, 74 Euro, irgendwie sowas einmalig rüber. Jetzt verlangen sie entweder 4,99 € im Monat oder 39,99 € im Jahr. Die gekauften Apps werden übrigens weiter funktionieren. Die sind nämlich schon für iOS 11 aktualisiert worden und auch für macOS High Sierra, was mich eh nicht betrifft, weil so weit updaten lässt sich mein Mac gar nicht. Aber iOS 11 betrifft mich natürlich. Die funktionieren grundsätzlich weiter. Es gibt allerdings keinerlei neue Updates mehr dafür. Es gibt auch noch irgendwie so eine Aktion. Ihr könnt einige kostenlose Monate ergattern und wenn ihr die Mac-Version gekauft habt, gibt es 50% Rabatt auf das Jahresabo, lebenslang. Das kann man so erstmal festhalten. Es ist natürlich, das sind die einzigen Apps, die das eigentlich haben. 1Password ist ja jetzt auch darauf umgestiegen vor einiger Zeit und ich nutze da einfach die alte Version weiter und das ist gut. Und da kamen neulich auch gerade wieder Updates, aber irgendwie deren Sync-Dienst und so, will ich nicht. Ich will auch kein Abo zahlen. Das könntet ihr jetzt falsch verstehen, wenn ihr das wolltet. Ich hoffe, ihr versteht es nicht falsch. Ich bin, glaube ich, mit der Erste, der sagt, Entwickler müssen leben, die programmieren, die stecken da Arbeit rein, die haben irgendwie noch einen eigenen Newton-Mail, zum Beispiel einen eigenen Cloud-Dienst, damit das synchronisiert wird und einen Server und was weiß ich. Keine Ahnung, was da für Infrastruktur genau benötigt wird. Und je nachdem, wie groß die Entwicklerbude so ist, die müssen alle halt davon leben, oder das ist das Ziel und das verstehe ich auch vollkommen, und für hochwertige Apps oder hochwertige Programme für den Mac oder so bin ich gerne bereit, entsprechend Geld zu zahlen, aber diese Abo-Schiene, oh, die geht mir furchtbar auf den Sack. Verzeiht mir diese Ausdrucksweise. Irgendwie kommt es mir inzwischen so vor, man sollte sich eigentlich, wenn man sich so ein Gerät kauft heutzutage, naja, mindestens 500 Euro extra pro Jahr am besten bereitlegen, damit man alle möglichen Abos für alle möglichen Apps zahlen kann. Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man natürlich irgendwie hier entweder die 50 Euro für Newton-Mail durch die Monate rechnet, dann wird das ja alles schon weniger Geld, und bei Ulysses mit den 40 Euro genau das Gleiche. Aber im Endeffekt ist das wirklich, wirklich viel Geld, und wenn ich mir Newton-Mail angucke, ja, die bieten wirklich Mehrwert und das ist toll. Aber ich kann auch die Gmail-App nutzen, ich kann die kostenlose Outlook-App nutzen, ich kann Inbox nutzen, ich kann MyMail nutzen, keine Ahnung. Mein Lieblings-E-Mail-Programm unter iOS, Spark, soll ja auch irgendwann für Android kommen, dann kann ich Spark nutzen und bin damit mega glücklich wahrscheinlich. Da brauche ich ernsthaft Newton-Mail nicht. Und so ähnlich kommt mir das so vor mit Ulysses auch. Ulysses mag ich. Ich mag diese Idee, dass keine einzelnen Dateien da sind tatsächlich, sondern ich starte irgendwie die App und da ist das in Ordnern und Unterstrukturen aufgebaut. Und ich habe da Zugriff auf meine Sachen und das hat synchronisiert zwischen den Plattformen, also iOS und Mac. Und das machte das alles ganz toll und es gibt irgendwelche Themes und Markdown wird unterstützt etc. pp. Es gibt allerdings auch da wunderbare Alternativen. Es gibt einige kostenfreie Alternativen und es gibt wunderschöne kostenpflichtige Alternativen. IA Writer funktioniert einwandfrei. ByWord funktioniert einwandfrei. Da könnt ihr dann sogar irgendwie publishen. Es gibt, wie heißt das? Einmal kurz gucken. Bear Notice irgendwie. Wie heißt denn das? Writing App, genau, Code für Code und Dings und Bär, wie so ein Bär halt, so heißt das, schöne Schreib-App für Notizen und Prosa, grundsätzlich gratis und dann kostet das 15,99 im Jahr. Kostet das 15,99 im Jahr? Im Monat kann das doch nicht sein, ne? Im Jahr. Genau, für $14.99 jährlich. Und da denke ich dann noch, das ist ein okayer Preis. Das ist okay. 16 Euro im Jahr für eine App, die mich unterstützt und die gut funktioniert und alles gut nutzt, wie ich das haben will. Und wenn dann auch irgendwie die Synchronisation funktioniert und so, ja, da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin wirklich von Herzen gerne bereit, für gute Apps gut zu zahlen. Aber also die 50 Euro für Newton-Mail, die hake ich einfach mal tatsächlich gleich ab. Da würde ich nicht ansatzweise auf die Idee kommen, das bezahlen zu wollen für eine Mail-App. No ways. Einmalig 20 Euro vielleicht. Jo. Und das ist nämlich auch noch so ein anderes Thema. Ich finde, Entwickler müssen nicht dauerhaft kostenfreie Updates rausbringen. Ich finde zum Beispiel irgendwie jedes Jahr eine neue Version, die dann vielleicht sogar so viel kostet wie die erste Version, wäre ich voll mit einverstanden, ernsthaft. Aber vor allen Dingen, weil ich dann sehe, ich sehe dann, was die Neuigkeiten sind oder die Neuerungen, also die Updates halt, Changelog, ihr wisst. Und kann dann entscheiden, will ich die neue Version kaufen, will ich das Geld nochmal ausgeben oder reicht mir die alte Version? Wenn ich hier so ein, das Abo halt abschließe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich trete da sowas von in Vorleistung und vertraue denen einfach, dass die da jetzt tatsächlich gute Updates noch weiterhin rausbringen, neue Features reinbringen keine Ahnung, das gefällt mir nicht, das gefällt mir einfach nicht. Und ganz ehrlich, jetzt habe ich euch da die Alternativen genannt. Hier, ich gucke gerade noch mal, was Byword zum Beispiel kostet. Hätte ich natürlich auch noch mal. Byword Mac App Store Kostenpunkt. Na, wo haben wir es? 12,99 €, sagen wir 13 €. Und Byword im App Store für iOS 7,699, also 7 €. Es gibt da die iCloud Sync zum Beispiel funktioniert einmal frei oder über Dropbox könnt ihr das auch machen. Also 7 € plus 13 €, dann sind wir bei 20 € einmalig. Wenn das jedes Jahr wäre, bezahle ich gerne, aber ich weigere mich ernsthaft, 40 € im Jahr für Ulysses zu zahlen. Ulysses ist wunderbar, ist einwandfreie App und ich benutze sie wirklich, wirklich gerne, auch jetzt noch weiterhin. Und ich werde wahrscheinlich auch noch eine Weile einfach, ja, die Apps nutzen, die jetzt keine Updates mehr kriegen, also die ich gekauft hatte. Vielleicht bis sie nicht mehr funktionieren oder bis ich jetzt meinen Workflow einfach umgestellt habe, zum Beispiel auf Byword. Aber ein Abo für eine Schreib-App oder für eine E-Mail-App oder für einen Passwortmanager mit mir definitiv nicht. Beziehungsweise bei dieser, was ich hier gesagt habe, mit so einem deutlich geringeren Preis, 16 € im Jahr. Da würde ich noch mit mir reden lassen, vielleicht bis 20 € im Jahr. Oder wenn ich wirklich, vielleicht ist es auch noch anders, wenn ich wirklich ein richtiger Pro-User in Anführungsstrichen bin. Ganz erfolgreicher Autor, keine Ahnung, Geschäftsmann, der wirklich darauf angewiesen ist, dann nutzt man das aber so für den anspruchsvollen Otto-Normal-Verbraucher, so betitle ich mich jetzt einfach mal. Nee, Leute, da gibt es echt kostenpflichtige und teilweise auch kostenlose, wirklich gute Alternativen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.